folgen, wie er führt, festhalten mich Banden nicht mehr. Ja, mein Leben hat Sinn, du, das lässt mein Herz laut singen und jubeln, dass er ist der Herr. Sei still, mein Herz auf Stimme.